Und viertens wird darin laut Vogel eine fast überdeterminierte Gleichsinnigkeit von Geldkapital und Fruchtbarkeit etabliert, eine motivische Verschränkung von Zeugungskraft und Geld. Geld wird zu einem Medium des Erzählprozesses selbst, das fortan alle Figuren und ihre Beziehungen definiert, wie es einst nur der Stand oder eben die Götter vermochten. Das Monetäre mag ein kaltes Regime sein, aber es ist in seiner unmenschlichen Starrheit doch verlässlicher als das göttliche Regime oder das des Zufalls. Wie auch der russische Literaturhistoriker Michael M. Bachtin zeigte, verwandelten sich unsere Geschichten mit der Entstehung des modernen Romans von fremdbestimmten Stories, in denen Menschen mal durch Schicksal, mal durch die Götter ausgelöste seltsame Begebenheiten zustießen, zu Plots, in denen die Protagonistinnen und ihre Motive zu Auslösern der Handlung wurden. Parallel zur Etablierung des relativ freien bürgerlichen Subjekts entstand so eine passende Art und Weise, vom Individuum zu erzählen. Bei Shakespeare ging es noch um Macht und Liebe statt um Geld, und doch waren seine Erzählungen bereits auf vielen Ebenen bemerkenswert aufklärerisch. Kaum eine Figur bei ihm ist nur gut oder nur böse. Selbst die Natur darf bei Shakespeare ambivalent sein, brutal und lieblich, verlockend und bedrohlich. Der Dichter John Keats bescheinigte Shakespeare die aufklärerische negative Fähigkeit, dass er Ungewissheiten, Mysterien und Zweifel aushielt, ohne sofort nach Kausalitäten zu suchen. So verhandelt Hamlet im wahrscheinlich berühmtesten Monolog der Literaturgeschichte sein oder nicht sein, die Frage, ob er lieber in den Tod gehen soll, statt ein Leben mit der Gewissheit zu akzeptieren, dass sein Onkel seinen Vater umgebracht hat. In der Zerrissenheit und Uneindeutigkeit seines Protagonisten nimmt Shakespeare den klassischen Punkt einer Heldenreise, da der Held sich weigert, die ihm vom Epos zugedachte Rolle zu spielen, und schafft in einer Uneindeutigkeit etwas sehr Modernes. Wir würden Shakespeares Haltung, die er in seinen Stücken verfertigt, heute Ambiguitätstoleranz nennen, also die Fähigkeit, Widersprüche zu ertragen. Und genau deshalb führen wir seine Geschichten heute noch so gerne auf. Sie überlassen uns als Zuschauer Moral, Deutung und Begründung. Wenn sie überhaupt eine übergeordnete Botschaft haben, dann ist es eine der Aufklärung und der Freiheit von höherer Gewalt. Oder, wie der Literaturwissenschaftler Hans-Dieter Gelfert es zusammenfasst, in Shakespeares Tragödien verstoßen die charismatischen, kompromissunfähigen Helden gegen die Ordnung und stürzen, worauf an ihre Stelle kompromissbereite, moderne Pragmatiker treten, die ohne Charisma mit jenem Common Sense agieren, der bald darauf zum sprichwörtlichen Organ der englischen Aufklärung wird. Als noch moderner wird man aber die Komödien empfinden, in denen die Lösungen aus einer Position der Schwäche heraus von gewitzten Frauen herbeigeführt werden. Gelfert nennt Shakespeare deshalb einen Herold der Neuzeit, einen prophetischen Dichter, der vom neuen Menschen, welcher sich zwischen Vernunft und Leidenschaften entscheiden kann, bereits erzählte, bevor dieser Mensch mit der Aufklärung wirklich in Erscheinung trat.